Den Bibeltext haben wir schon gehört. Der ehemalige Jugendpfarrer des CVJM Westbundes, Johannes Busch, erzählte einmal, dass er von einem Freund angerufen wurde, er möge bitte ganz schnell kommen. Busch ahnte, dass irgendwie Schlimmes passiert sein musste. Als er in dessen Haus kam, fand er einen gebrochenen Mann vor. Mein Sohn ist weggelaufen. Und auf einmal schluchzte der Mann, ich kann nicht mehr schlafen. Immer rufe ich in die Nacht hinaus, Junge, wo bist du? Und ich bekomme keine Antwort. Adam, wo bist du? Ruft Gott durch den Garten Eden. Er guckt hinter jeden Busch, auch im ganzen Gelände sucht er nach seinem Adam. Das ist wie das Schluchzen dieses Vaters über seinen weggelaufenen Sohn. So ruft Gott. So traurig ist Gott über Adam, der vor ihm geflohen ist und sich versteckt hat. Gott sucht den gerade von ihm erschaffenen Menschen, den Adam, sein Gegenüber, sein Ebenbild. Mensch, wo bist du? Leute, wo seid ihr? Ich suche euch. So wirbt der lebendige Gott um uns. Was war geschehen? Die ersten 7 Verse aus diesem Kapitel 3 des ersten Mosebuches habe ich mal in einer Predigt Sommer 2018 auch bei euch überschrieben mit der Frage, sollte Gott gesagt haben? Das war damals so die erste Verführung in der Menschheitsgeschichte, die wir hier miteinander bedacht haben, die von einer hinterlistigen Schlange geschickt eingefädelt wurde, indem sie die Eva in ein theologisches Gespräch verwickelte mit der Frage, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht von den Früchten des Gartens essen dürft? Er meint es doch nicht wirklich so. Auch diese bewusst falsch gestellte Frage, denn sie sollten ja nur von dem einen Baum, den Früchten des einen Baumes im Garten nicht essen, verteidigt die Eva Gott und diskutiert mit der Schlange. Und das Ziel hatte die Schlange damit ja erreicht. Und schließlich schaut die Eva voller Lust und Begehren auf die süßen Früchte und greift zu. Und gibt auch ihrem Mann zu essen, auch er lässt es sich schmecken. Und dann kam die Reue. Scham und Schuld erwachten. Sie merkten, dass sie nackt waren. Sie versteckten sich vor Gott. Soweit die einleitende Geschichte. Das Erste. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Adam und Eva haben sich in die Büsche geschlagen, sind vor Gott in Deckung gegangen. Sie fürchten sich, sie haben Angst, denn sie haben ja Gottes Gebot übertreten. Sie sind der Schlangenwahrheit gefolgt, die Grenzenlosigkeit versprach. Zu werden wie Gott, gut und böse entscheiden zu können. Und haben nicht die Gotteswahrheit sehen wollen, die eigentlich immer mit ein bisschen Gebot verbunden ist, das den Menschen auf seine Grenze weist und ihn damit aber bewahren und schützen will. Und nun hocken sie da hinter den Büschen und glauben tatsächlich, dass Gott sie nicht finden wird. Und Gott lässt sie in diesem Glauben und geht spazieren in seinem hübschen Garten Eden. Und er ruft, Adam, wo bist du? Und sie merken plötzlich, wie ihr Gewissen schlägt. Vor dem Sündenfall, dem Essen von der verbotenen Frucht, gab es das eigentlich noch nicht so richtig, das Gewissen. Aber jetzt, auf der Flucht vor Gott, weil sie sich schämen, spüren sie plötzlich ihr Gewissen. Es ist praktisch so aufgeflammt, aufgeweckt, entstanden durch die Entzweiung des Menschen mit Gott. Und das ist jetzt und wird es für alle Menschen nach Adam und Eva bleiben, die ständige Funktion des Gewissens, uns in die Flucht vor Gott zu jagen, weil wir merken, Gott hatte Recht mit seinem Gebot. Mein Gewissen pocht und erinnert mich daran, dass es Gott ja eigentlich wirklich zutiefst gut mit mir gemeint hat. Und darum verberge ich mich vor ihm, denn ich hätte ja anders handeln können. Und was die Schlange versprochen hat, ist tatsächlich eingetreten. Adam und Eva erkennen das Gute und das Böse. Und sie hocken in ihrem Versteck und sind über sich selbst zutiefst erschrocken, dass sie sich für das Böse entschieden haben. Das macht ihnen ihr Gewissen klar. Wie nahe sind doch solche Gedanken auch mir und uns. Wenn wir wieder versagt haben, der Zorn uns gepackt hat, das schlimme Wort über den anderen uns wieder rausgerutscht ist, der Vergleich mit den Schwächeren uns ins hübsche, goldene, leuchtende Rampenlicht gerückt hat, die Lieblosigkeit über die Not der Nichtsesshaften, der Flüchtlinge uns ereifern ließ, der lustvolle Blick, wie bei der Eva, auf die verlockende Flucht uns gefesselt hat bei Film und Computer und Zeitschriften. Oder. Jeder kennt hier seinen eigenen schwachen Punkt, den dunklen Fleck in seinem Leben. Und das Gewissen erinnert uns, hoffentlich noch laut genug, oder ist es schon am Verstummen? Das war Sünde. Das ist Schuld vor Gott. Und wir erkennen es als das Böse. Wenn wir in unserer Gefängnisarbeit, in den Diskussionen oder auch in den Einzelgesprächen mit den Häftlingen an diesen Punkt kommen, dass Schuld als Schuld erkannt wird, dass das Gewissen es deutlich gemacht hat, dann sind wir eigentlich so ein bisschen schon auf einem guten Weg. Und dann darf man mit ihnen auch über Vergebung der Schuld vor Gott reden. Das Zweite. Gott sucht den Menschen. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Mit deiner Schuld, mit deiner Scham vor dir selber. Wenn ich mich selbst nicht mehr leiden kann, weil ich wieder versagt habe. Obwohl ich eigentlich länger hätte widerstehen können. Und vor Gott fliehe. Gott sucht mich. Gott ruft mich. Auch in meiner Gottesferne. Dabei wäre es lebenswichtig für Adam gewesen und für uns in unserem Glaubensleben überlebenswichtig, herauszukommen aus diesem Versteck vor Gott. Und wir müssen uns von Gott auch herausrufen lassen. Wir dürfen nicht mit unserer Sünde allein bleiben. Deswegen bin ich dankbar, dass Stefan das hier einfach mal vor uns offenbart hat, wie es um ihn steht. Heraus aus diesem zusammengekämpften, zusammengeschlossenen, das ist schon der erste Schritt immer. Raus damit. Gott redet zu Adam, Gott redet zu uns. Raus aus deinem Versteck, aus deinen Selbstvorwürfen, aus deinem Verzweifeln an dir selber, aus deiner Heimlichkeit und deiner tiefen Selbstquälerei. Verliere dich nicht in Verzweiflung, auch nicht in frommer Verzweiflung. Sei du selbst. Adam, wo bist du? Ich hörte dich im Garten kommen, sagt Adam. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Ich versteckte mich. War das der wirkliche Grund für sein Verstecken? Eine ausweichende Antwort schon jetzt. Seine Scham und Schuld trieb ihn ins Versteck. Aber es geht ja noch weiter mit den Ausreden. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Jetzt wird's konkret. Gott kommt auf den Punkt zu sprechen, der zur Schuld bei ihm führte. Und sich nun dazu zu stellen, wäre für Adam doch die große Chance gewesen, zu einem erneuerten, einem reinen Gewissen zu kommen und Vergebung zu erhalten. Es ist doch ihr Gott, es ist doch ihr Schöpfer, der die beiden hier aufsucht, das Verlorene sucht. Vor dir, Gott, allein habe ich gesündigt. Ich kann dir auf tausend nicht eins antworten. Herr, erbarme dich. Dieses Bekenntnis, was später Menschen vor Gott ausgesprochen haben, wäre die hilfreiche Antwort gewesen. Das hätte befreit. Das hätte ihnen wieder in Ordnung gebracht. Das wissen wir doch auch und rufen so unseren Gott um Vergebung und sein Erbarmen an. Und was macht Adam? Das große Verschiebespiel beginnt. Hier bei Adam finden wir schon die uralte Selbstverteidigung, die wir ja auch gerne betreiben. Das große Wegschieben der eigenen Schuld auf andere und auf anderes. Ein Verschiebespiel im wahren Sinn des Wortes. Die Frau Gott, die du mir zugesellt hast. Die hat mir von dem Baum gegeben, darum habe ich gegessen. Gott antwortet gar nicht darauf, sondern wendet sich an Eva. Warum hast du das getan? Und Eva schiebt die Verantwortung weg. Die Schlange hat mir das vorgespielt, darum aß ich. Also, lieber Gott, wir können ja eigentlich gar nichts dafür. Die Schlange ist schuld. Und das kommt uns doch sehr bekannt vor, dieses Versteckspiel. Im Gefängnis erleben wir das immer wieder. Ich habe zwar etwas gemacht, ich habe eingebrochen oder ich nehme Drogen, aber dieser Mithäftling dort, der ist nämlich richtig böse. Der hat versucht, einen Menschen umzubringen. Und wir? Wir vergleichen uns doch auch sehr gerne mit anderen, die ja viel schlimmer sind als ich. Oder ich schiebe es auf meine Veranlagung. Meine bösen Triebe ab auf die Gene, die ja in mir verborgen sind, für die ich ja gar nichts kann. Mein aufbrausenden Charakter, das habe ich doch von meinem Vater. Oder auch die Umstände, die Verhältnisse, die unguten Freunde, meine Einsamkeit. Alles das sind Gründe für mein So-Sein, für mein Fehlverhalten, für das Übertreten von Gottes Gebot. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Und wir merken schnell, so kommen wir hier nicht klar und damit raus. Aber das Dritte, es drängt sich hier doch die Frage auf, woher das Böse eigentlich kommt. Da die Initiative zu diesem Sündenfall ja von der Schlange ausgegangen ist und die Schlange als ein Geschöpf wie alle anderen Tiere von Gott erschaffen wurde, kann man doch auf den Verdacht kommen, den Ursprung des Bösen bei Gott zu suchen. Dem Schöpfer allen Lebens. Hat Gott das Böse erschaffen? Auch die Sünde und den Teufel? Liegt hier vielleicht, wie der Theologe Helmut Thielicke fragt, so ein Konstruktionsfehler Gottes vor, ein Materialfehler im Schöpfungsrohstoff, sodass diese Unheilsmächte, die dem Weltmaterial innewohnen, immer wieder hervorbrechen, neue Schuld, neues Unheil entstehen lassen. Dann wäre Gott der Angeklagte, die Ursache des Bösen. Andere bringen hier den Teufel ins Spiel, der ja immer das Böse will und der Böse ist, neben Gott. Wir erinnern uns, Adam und Eva waren plötzlich in der Lage, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, nachdem sie von der Frucht genommen hatten. Es ist also immer gegenwärtig. Nur so richtig zieht diese Deutung ja auch nicht. Denn in unserer biblischen Erzählung wird die Schlange ja überhaupt nicht mit dem Teufel verglichen oder gesagt, sie sei der Teufel. Davon ist die Rede nicht. Die Schlange ist ein Geschöpf von Gott. Die Spitzenaussage wäre doch, dass das Böse durch einen Schöpfungsakt Gottes in diese Welt gekommen ist. Wäre das nicht eine fürchterliche Sackgasse, in die sich der biblische Schriftsteller, der diese Mose-Briefe ja geschrieben hat, sich verrannt hätte? Denn dann könnte man Gott doch auf die Anklagebank setzen für all das Böse, das in der Welt geschieht. Und davon sind die Nachrichten ja voll. Das wäre doch überhaupt nicht auszudenken. Das alleine so zu formulieren und auszusprechen, tut ja fast schon weh, wo wir unseren Gott ja als einen Gott der Liebe, der Versöhnung und der Barmherzigkeit ansehen und erfahren. Und ich glaube, wir müssen einsehen, dass unser Fragen hier an Grenzen stößt. Paulus sagt einmal, und das hilft mir ein bisschen, unser Wissen, unser Weissagen ist Stückwerk, hat irgendwo auch Begrenzung. Es sind eben Lücken da. Da entscheidende und große Lücken. Wir wüssten hier gerne ein bisschen mehr, aber wir müssen wohl demütig zur Kenntnis nehmen, dass Gott uns das nicht auf alles eine Antwort gegeben hat. Er ist und bleibt der Herr, der Souverän, der uns auch diese Antwort ja nicht schuldigt. Bei Helmut Thielicke habe ich eine Deutung gelesen, die mir persönlich hilft, mit dieser Frage umzugehen. Er schreibt, diese alte Geschichte will uns gerade zeigen, dass die Frage, wie das Böse in die Welt gekommen ist, falsch gestellt ist. Wer nämlich so fragt, will von seiner eigenen Schuld und von sich selber weglenken. Das erzähle ich gerne unseren Leuten mal so in den Diskussionen, auch im Gefängnis. Wenn so eine Frage vorkommt mit dem Leid der Welt und die Bösen und die Kreuzzüge und alles, dann sage ich, Leute, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, wie ich und wie du einmal vor Gott stehen wirst. Und Gott wird dich nicht fragen, was haben die bösen Christen gemacht? Oder woher ist das Böse in die Welt gekommen? Sondern er wird dich und mich fragen, Otto Buchholz, was hast du mit deinem Leben gemacht? Alles andere tritt dann ganz schnell beiseite. Das meint Helmut Thielicke. Nicht wegdrücken auf so komplizierte Fragen, obwohl es ja Spaß macht, darüber nachzudenken, aber man stößt da wirklich an Grenzen. Und Thielicke sagt, wer so fragt, will von sich ablenken. Ich will mich selbst rechtfertigen und damit ablenken von mir selbst. Ich will Opfer und will kein Angeklagter sein. Ich will rufen, haltet den Dieb und derweil in fröhlicher Unschuld weiterstehe. So Helmut Thielicke. Nur unter einer einzigen Bedingung nehme ich meine Schuld und also das Böse ernst. Wenn ich nämlich sage, ich allein bin die erste Ursache. So geht es ja auch Adam und Eva, die hinter dem Gebüsch mit schlechtem Gewissen hocken und genau das wissen. Ich und ich allein bin es, der jetzt gemeint ist, wenn Gott ruft, Adam, Mensch, wo bist du? Ich und ich allein bin des Gerichtes schuldig. Und es wäre eine große, unsagbare Befreiung, wenn sie mit genau diesem Bekenntnis vor Gott hintreten würden. Genau wie wir es in der Geschichte ja des verlorenen Sohnes kennen, der irgendwo draußen bei den Schweinen landet und sagt, Herr, ich bin schuldig, ich habe gesündigt, ich will zurück zu meinem Vater gehen. Das vierte und letzte, Fluch, Strafe und Gnade. Das sind so die Stichworte, die uns in den restlichen Versen unseres Textes begegnen. Die Schlange wird von Gott verflucht. Weil du das getan hast, bist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, Staub sollst du fressen dein Leben lang. Die Verbannung der Schlange wird daran sichtbar, dass sie zum Unterschied zu Echsen, Reptilien und allen anderen Tieren, die ein Knochengerippe haben, im Staub des Erdbodens zischelt. Das hebräische Wort Schlange soll verwandt sein mit dem Wort zischeln. Da können wir uns sehr gut so eine Schlange gleich vorstellen, vor der wir ja alle irgendwie ein bisschen Angst haben. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Jener wird dir den Kopf zermalmen und du schnappst ihm nach der Ferse. Im Neuen Testament lesen wir, was das bedeutet. Der Sohn Gottes, Jesus Christus ist es, der hier ins Spiel kommt. Zuerst wird er von der Schlange, jetzt tatsächlich in der Person des Teufels, in die Ferse gebissen. Was wohl heißen soll, wir haben das schöne Lied gesungen, ans Kreuz genagelt. Ans Kreuz. Er stirbt auf Golgatha. Aber schließlich besiegt der Same der Frau den Samen der Schlange. Jesus Christus triumphiert über das Reich des Bösen. Er zerstört damit die Werke des Teufels. Er wird von Gott auferweckt, in den Himmel zurückgebracht. Er ist lebendig, auch heute noch da. Die Strafen spricht Gott über Adam und Eva aus. Bemerkenswert ist, wie Gott hier vorgeht. Zuerst nimmt er sich die Schlange vor, dann die Eva, dann den Adam. Genau in der Reihenfolge der Verführung. Schlange, Eva, Adam. Eva soll mit Schmerzen und unter viel Beschwerden Kinder zur Welt bringen. Wie wahr das doch geworden ist, wissen alle Mütter und Großmütter, die für ihre Töchter auch mit leiden, können das alle nachempfühlen. Und sie soll Verlangen haben nach ihrem Mann, aber er soll über dich herrschen. Dazu habe ich gelesen, das ist keine Schöpfungsordnung, schreibt der Ausleger, dass der Mann über die Frau herrschen soll, das ist ein Strafwort Gottes. Gottes Reaktion auf die Zerstörung des Schöpfungsfriedens. Also nicht ihr Männer Macho, sondern liebe Männer, im Neuen Testament steht, wie wir mit unseren Frauen umzugehen haben. Wisst ihr alle. Und Adam wird bestraft, weil er auf die Stimme seiner Frau gehört hat, mit Mühsal und Kampf ums Dasein, Dornen und Disteln. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dich mühen um das tägliche Brot. Wie viel Facetten diese Strafe Gottes über den Adam hat, kennen wir alle zur Genüge. Jeder kann sicher auch hierüber etwas erzählen, was das in seinem Leben bedeutet, worin sein Kampf des Alltags besteht. Nach diesen Strafworten Gottes, 2 an Eva, 4 an Adam, keimt Hoffnung auf. Denn Gott lässt seine beiden Menschen, seine Gesprächspartner, sein Gegenüber nicht sterben. Ihr erinnert, in den ersten Versen stehen, wenn ihr von den Früchten dieses Baumes essen werdet, werdet ihr sterben. In der Mitte des Gartens von diesem Baum. Gott lässt sie weiterleben. Er vernichtet sie nicht. Das ist so ein erster Gnadenerweis, ein Zeichen von Gottes Güte. Und Adam reagiert darauf, indem er, Vers 20 steht, dass seine Frau einen Namen gibt. Eva, denn sie wurde Mutter aller Lebenden. Daran erkennen wir, dass die beiden leben wollten und von Gott her leben sollen. Und Gott schützt sie, macht ihnen Röcke von Fellen und kleidet sie. Gott ist besorgt um sie und stellt sie nicht voreinander bloß. Und in den Versen 22 bis 24 sehen wir, wie Gott sich weiterhin um Adam und Eva müht und sie beschützen will. Da der Mensch ja nun geworden ist wie Gott, also die Freiheit und Möglichkeit hat, sein eigener Gott zu sein, ist jetzt die größte Versuchung der Griff nach diesem ewigen Leben. Der Mensch, dem nichts über den Lebensbaum in der Mitte des Gartens gesagt war, hat selbst die Bedeutung dieses Baumes jetzt erkannt. Und Gott schneidet dem Menschen ein für alle Mal den Zugang zu diesem Lebensbaum ewiges Leben ab. Das klingt erst einmal etwas brutal. Auch der Rauswurf aus dem Garten Eden ist aber letztlich ein bewahrendes und schützendes Handeln Gottes. Es wäre die größte Qual des Menschen, in dem Stande, nach dem Abfall von Gott, unsterblich zu bleiben. Das hätten Adam und Eva wahrscheinlich gar nicht ertragen können. Und darum lässt Gott den Garten Eden bewachen, damit die beiden nicht wieder zurückkehren zum Baum des Lebens. Nun sind sie draußen, werden sich dort ihr Leben aufbauen, Kinder kriegen, den Alltag bewältigen und irgendwann gnädiglich sterben. So gut meint Gott es mit ihnen. Und das können wir gerne mal mit Gnade von Gott überschreiben. Ein Schlussgedanke. Du bist ein von Gott angesehener Mensch. Gott sucht dich. Sabine Nägele hat mal geschrieben, wer auch immer du sein magst in deinen eigenen Augen, wer auch immer du sein magst in den Augen anderer, Gott sieht dich an. Darum bist du ein angesehener Mensch. Und das tut er durch seinen Sohn Jesus Christus. Mit dieser Suchanzeige, mit diesem Nachschauen, wohin wir uns auch verlaufen haben. Er sucht uns hinter jedem Gebüsch und fragt, Jesus selber fragt, Mensch, meine Schwester, mein Bruder, wo bist du? Und er sagt uns zugleich, ich suche dich, nicht um dich zu richten, sondern um dich zu heilen. Amen.